I've become more politically active lately. I think that's important. And I, you know, I there was a big rally right here in Manhattan this morning. I only heard about it. Free the glutens. No, I didn't. Free the glutens. I bet your wife. My wife is doing the case. Yeah. Yeah. Yo. Ich auf vom Hippietum zum Hitlertum, ist gar nicht mal so ein Riesensprung. Afterparty auf der Montagsdemo mit den Jungs, fromme Wünsche, gutes Koks, Luft und Liebe, Blut und Boden. Die Postmoderne ist ein Hurensohn, sind nur Psychosen unterwegs, egal wohin man schaut. Popkultur hat stets gesagt, sei möglichst unbequem, sei laut, sei selbstbewusst, vor allem sei du selbst, sei anders, sei authentisch, auch wenn's anderen nicht gefällt. Und jetzt haben wir den Salat. Salat. Ein wahrer Menschenfreund hält die Erwartungen niedrig. Ja, gerne komm ich noch mit hoch. Ja, komm, leg uns noch paar Näschen bitte. Und erzähl mir zwischen deiner nächsten und der übernächsten Kippe mehr über gefährliche Gifte in unseren Lebensmitteln heute. Von Aromazusatzstoffen, von denen jeder wissen sollte. Die Infos halb verdaut und schon Teil der zweiten Haut. Du hast noch da, was du schon 14 Jahre alt geglaubt. Alle Kühe seien lila, wie die Milka-Kuh ja auch, mit Verlaub. Ich glaub, ein Scheiß hast du durchschaut, aber red ruhig weiter, doch find ich das spannend. Red ruhig weiter, ich bin da tolerant. Red ruhig weiter, während ich kurz meine Augen entspann. Red, ich lege mich so lang auf der Couch da hinten lang. Red ruhig weiter, ich entspann kurz meine Augen. Red ruhig weiter, red ruhig weiter. Ich rate generell ab vom Haare schneiden. Friseure sind allesamt Handlanger der Regierung. Deine Haare sind deine Antennen. Sie empfangen Signale aus dem Kosmos und übertragen sie direkt in dein Gehirn. Deshalb sind kahlköpfige Männer auch so reizbar. 2020 war nicht alles schlecht, zum Beispiel gab's doch Schläge für das heute Show gesockt. Und egal wer die geklatscht hat, ich beklatsch das, aber red nicht von den Medien, als hätte deine Glotze keinen roten Knopf. Schalt das Scheißding einfach aus, was hält dich auf? Medien sind wie Drogen, es gibt Upper, es gibt Downer, man muss wissen, was man braucht und wie viel man sich davon gefahrlos gönnen kann. Halbe Stunde Twitter, mein Gehirn fühlt sich entzündet an. 5-6 YouTube-Kommentare und ich möchte töten. Intellektuelle Diätetik ist vonnöten, guck, Browser verläuft. Lassen sich löschen mit nem Klick. Doch nen gefickten Kopf kriegst du nicht so einfach ungefickt. Hashtag deeper shit. Free the good. I bet your wife. My wife is doing the case. Beginning to make sense now. They've never had a country of their own. And now we adopted a little girl. A glue. So, free the glue. Unglaublich, dieses Gewäsch.